Etwas einsehen und dann hingehen, kostet Zeit und Kraft und Mut. Wirklich wirksam wird die Liebe, wenn man Gottes Willen tut. Nach dem Hören kommt das Handeln, wo geholfen werden muss. Läufst du los aus lauter Liebe, hat dein Glaube Hand und Fuß. Sonntags um 10 beim Kirchenschlaf sehen wir vieles ein, nicken fromm und brav, sitzen da und hören zu, die Hände im Schoß. Doch was Jesus durch uns tut, will, geht am Montagmorgen los. Etwas einsehen und dann hingehen, kostet Zeit und Kraft und Mut. Wirklich wirksam wird die Liebe, wenn man Gottes Willen tut. Nach dem Hören kommt das Handeln, wo geholfen werden muss. Läufst du los aus lauter Liebe, hat dein Glaube Hand und Fuß. Hast du auch das Prinzip, nie dein Auto zu verleihen, fällt am Bett eines Kranken dir nur selten etwas ein. Keine Zeit mehr für Briefe an Menschen in Not, wenn deine Mutter dich schon wieder um was bittet, siehst du rot. Etwas einsehen und dann hingehen, kostet Zeit und Kraft und Mut. Wirklich wirksam wird die Liebe, wenn man Gottes Willen. Schüchtern ein Ausländer an und natürlich weißt du auch nicht, wo er Arbeit finden kann. In der Mensa weint deine Tischnachbarin, hat ihr Examen nicht geschafft und der Beruf ist hin. Etwas einsehen und dann hingehen, kostet Zeit und Kraft und Mut. Glücklich wirksam wird die Liebe, wenn man Gottes Willen tut. Nach dem Hören kommt das Handeln, wo geholfen werden muss. Läufst du los aus lauter Liebe, hat dein Glaube Hand und Fuß. Etwas einsehen und dann hingehen, kostet Zeit und Kraft und Mut. Wirklich wirksam wird die Liebe, wenn man Gottes Willen tut.